Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Der zweite Teil der Folge über das Buch 3 ist keiner zu viel und die letzte Folge konstruktiver Krawall ever. Irgendwie haben wir dann andere Themen gehabt und es sind ja auch, glaube ich, nur noch 12 Folgen in dem Podcast Monokultur FM. In dieser Folge soll es vor allem um die Beziehungsregeln gehen. Ich bin gespannt. Lass uns mal reinhören. Also was ich natürlich sinnvoll finde, kein Sex ohne Kondom oder Lecktuch. Okay, das ist ein Ding, was wir uns alle denken können, ne? Tatsächlich ist das ein Thema, worüber ich mir sogar schon in meiner vorletzten Beziehung mal Gedanken gemacht habe und auch auf meinem Blog mal was dazu schreiben wollen würde. Aber es gibt einfach super viele Informationen dazu und man muss sich sehr viel durch Studien etc. wühlen. Ob es sinnvoll ist, bei Oralverkehr Kondom oder Lecktuch zu verwenden oder ob Krankheiten, die durch Oralverkehr übertragen werden können, sowieso auch durch Schmierinfektionen übertragen werden können. Das heißt, man dann sowieso auch Handschuhe anziehen müsste. Und das ist ein Thema, mit dem beschäftige ich mich durchgehend, aber jetzt in letzter Zeit noch ein bisschen intensiver. Und dazu wird auch, ich will nicht sagen in den nächsten Wochen, aber vielleicht in den nächsten Monaten mal ein großer Artikel mit einer sehr langen Quellenliste auf meinem Artikel, auf meinem Blog erscheinen. Aber das nur so am Rande. Ob Oralsex, Bondage, Rollenspiele, eine solche spezialisierte Beziehung kann beibehalten werden, kann beinhalten, dass man die normalen Dinge dann zu Hause tut. Also normale Sachen zu Hause, ausgefallene Fetische außerhalb. Was ist denn bitte eine normale Sexualität oder normale Dinge in der Sexualität? Das ist doch schon allein, dass man es so nennt, heißt doch schon, dass es Dinge gibt, die nicht normal sind und das ist schon Kinkshaming. Manche Menschen mögen es vielleicht überhaupt nicht, penetrativen, vaginalen Sex zu haben, sondern für die ist Sex Schmerz zu empfinden und es ist okay. Andere Menschen nennen das vielleicht nicht normal, aber für diese Menschen ist das normal und das ist okay. Es geht nicht, hier Kinkshaming zu betreiben, gar nicht, auch in diesem Buch überhaupt nicht. Deswegen ist diese Trennung von normal Sex und nicht normal Sex ist völlig hirnrissig. Und besonders schön fand ich, kein Zungenkuss. Das entspricht der Idee, dass die Kernbeziehung etwas Besonderes für sich reserviert. Ach, ernsthaft? Oh Mann. Also erstmal, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, Menschen, also soll ich dann stoppen? Also wie soll das funktionieren? Wenn ich jetzt jemanden aber normal küssen darf, also auf den Mund. Witzig übrigens, dass wir jetzt auch hier wieder diese Unterscheidung normal küssen und nicht normal küssen treffen. Wann ist das dann betrügen? Das ist schon zu viel. Wenn die Zunge so ein bisschen rauskommt und dann nur so halb und wie stoppt man das Ganze und kann man das überhaupt? Ich finde, an der ganzen Stelle bin ich sehr gehässig und das finde ich ein bisschen schade, weil das bleibt ja jedem Paar oder jedem Menschen auch selbst überlassen, was man mit wem teilen möchte. Und wenn ich sage, ich möchte halt nur meine Ankerbeziehung mit Zunge küssen, dann ist das so. Also muss man sich als Affäre, zweite Partnerschaft, keine Ahnung, muss man sich ja nicht drauf einlassen. Würde ich vielleicht auch nicht, einfach weil ich es ungewohnt finde, jemanden nur so zu küssen und dann nicht irgendwann mit Zunge. Die Kinder sind in diesem Bett auch mal okay. Aber warum darf man in diesem Bett mit jemand anders sein, wenn da auch Kinder drin sind? Hat man das dann so stark beschmutzt? Das hat wieder dieses von Verschmutzung, ne? Ja. Das hängt damit zusammen, wie mit dieser Regel, so dusch dich, nachdem du bei jemand anderem warst, weil dann bist du beschmutzt. Wenn du mit jemand anderem hier in dem Ehebett Sex hast, dann ist das beschmutzt. Auch wenn du die Bettwäsche wechselst, dann ist das beschmutzt. Schlimm, ne? Also das hat so was Dreckiges, so eine offene Beziehung. Mhm. Das ist eine Interpretation unter vielen. Denn man könnte ja auch einfach sagen, es gibt etwas, was wir in der Beziehung teilen, was ich nicht mit anderen Menschen teilen möchte. Selbst wenn man noch so polyamor ist, gibt es ja immer Dinge, die man nur zu zweit teilt. Und wenn es ein bestimmtes Hobby ist, dann ist das so. Aber wenn das eben ein bestimmter Ort oder eine bestimmte Erinnerung oder das eigene Bett ist, dann möchte ich vielleicht das nicht mit jemand anderem teilen und ich möchte auch nicht, dass mein Partner es mit jemand anderem teilt und das kann ich mir schon vorstellen. Das führt dann natürlich teilweise zu praktischen Problemen, deswegen muss man immer abwägen, wie viel man jetzt wirklich da irgendwie in Regeln investiert, was möchte ich, dass du machst und was nicht, aber das ist ein anderes Thema. Ich finde es nur spannend, dass unter Erzähl mir alles der nächste Satz ist, ja, es gibt sie, die Verbalvoyeuristen. Also, das finde ich ein bisschen kritisch, weil das ist auch wieder so eine Abwertung. So, ja, die wollen alles wissen. Und also ich gehöre auch zu den Leuten, die alles wissen wollen. Ich auch, ja. Das ist nichts Schlimmes. Nee, genau. Ich finde es einfach spannend. Mittlerweile bin ich da ein bisschen anders. Also, ich bestehe nicht mehr darauf, alles wissen zu wollen, sondern wenn Dinge halt nicht so viel Bedeutung haben, dann ist mir auch egal, ob ich das weiß oder nicht. Und ich finde es gerade interessant, dass ich mich in diesem Begriff Verbalvoyeurist durchaus wiederfinde, weil das habe ich eine Zeit lang gemacht. Ich glaube, das hat so ein bisschen an selbstverletzendes Verhalten gegrenzt. Jedes Mal, wenn Genie irgendwie was mit Marcel hatte, bis ins kleinste Detail wissen zu wollen, obwohl ich wusste, dass es mich verletzt und es trotzdem oder vielleicht gerade deswegen gemacht habe. Und ich glaube, es tut sehr gut, da sich selbst mal zu hinterfragen, warum man was wissen will und was nicht. Warum ist es wieder so, dass die dritten Leute wieder einfach nichts zu sagen haben? Tja, weil es immer so ist in diesem Buch. Ja. Jetzt ging es gerade um Hausrecht und Regeln, die ich in meinem Haushalt von PartnerInnen, ZweitpartnerInnen, was auch immer, fordere. Und ganz ehrlich, da bin ich voll auf der Seite des Buches, denn wenn ich in dem Beispiel ging es um Butter, die im Kühlschrank steht oder nicht, wenn ich sage, ich möchte, dass die Butter im Kühlschrank steht, dann gibt es da keine Diskussion drüber. Dann kann jemand sich anpassen oder gehen. Also natürlich kann man Kompromisse finden und sagen, okay, wir teilen die Butter auf und die eine Hälfte steht außerhalb und die andere andere im Kühlschrank. Aber wenn ich sage, ich möchte meine Butter im Kühlschrank, es kann nicht einfach jemand kommen und sagen, ich mache das jetzt anders in deiner Wohnung. Das ist einfach super respektlos. Ich finde es einfach schlimm, dass sie das als ultimatives Einsteigerbuch betiteln und dann sagen, ein Vetorecht ist Grundstein jeder Polybeziehung. Was einfach faktisch nicht stimmt, das ist einfach Quatsch. Ja, wir öffnen unsere Beziehung und ich gebe dir die volle Kontrolle über mich. Das heißt es eigentlich. Ja. Das ist Bullshit. Das ist keine Befreiung. Gegenteil. Und das, was ich da von mir gebe, ist keine Abwägung oder faire Betrachtung, sondern einseitige Betrachtung und zwar auf den Erfahrungen, die ich gemacht hatte da zu dieser Zeit. Ich war nicht der Mensch, der quasi gesehen hat, naja, manche Vetos, manche Regeln können sein, andere nicht, sondern ich bin von dem einen Extrem aus meiner vorherigen Beziehung, wo ich das Gefühl habe, ich werde kontrolliert, zu einer kompletten Ablehnung von Vetorechten gekommen. Und das, was ich da sage, das stimmt ja einfach nicht. Also es kontrolliert doch niemand mein komplettes Leben, nur wenn jemand sagt so, oder mein Partner oder meine Partnerin sagt, hey, ich möchte, dass du jetzt nicht heute Abend bei deiner Affäre schläfst, sondern bei mir. Das ist doch nicht die Kontrolle des ganzen Lebens. Das habe ich schon oft gesagt, aber es kann man nicht oft genug sagen eigentlich. Und jetzt steht hier noch klar und deutlich formuliert, wenn einer der beiden Alphas, boah, ich hasse auch diese Bezeichnung, ne, ein echtes Problem mit dem ausgewählten Spielpartner hat, dann hat er das Recht, ein Veto einzulegen. Das ist dann bindend. Punkt. Natürlich bringt es nicht sonderlich viel, wenn man jeden potenziellen Partner abschmettert. Ja, ja, man sollte sich schon ein bisschen überlegen, ob man den jetzt mag oder nicht, ne? Aber ja, es ist einfach traurig, ne? Also hier soll nicht der Eindruck entstehen, ich würde dieses Buch gut finden. Ich finde es ganz furchtbar, immer noch. Aber sie haben so ein bisschen einen Punkt damit, mit diesem Vetorecht, wenn es um ganze Beziehungen geht. Ich lehne das zwar immer noch ab, aber wenn ich eine stabile Primärpartnerschaft habe und führe und die Person, mit der ich diese Partnerschaft führe, hat ein dauerhaftes Problem mit jemandem, den ich kennengelernt habe und mit dem ich vielleicht eine zweite Beziehung eingehe, dann kann das ja auf Dauer nicht funktionieren. Und dann ist es egal, ob die Person sagt, ich möchte das nicht, dass du mit dieser Person was anfängst, oder ob ich irgendwann sage so, hey, das funktioniert so nicht und ich muss mich von einer von der beiden trennen. Das ist implizit dann ein Vetorecht, wenn es der anderen Person ständig scheiße geht. Und dann ist es vielleicht sogar besser, es auszusprechen. Ich bin nach wie vor kein Fan von Vetorechten, aber so einfach, wie wir uns das damals vorgestellt haben, ist es einfach nicht. Und das musste ich hier auch noch am eigenen Leib spüren, denn wir hatten ja explizit kein Vetorecht ausgemacht, Genie und ich. Und mit ihrem anderen Partner Marcel war es dann so, dass ich quasi überhaupt nichts sagen konnte und auch nicht wollte, aber trotzdem ging es mir dauerhaft schlecht damit. Und vielleicht ist es in der Situation sogar besser, ein Vetorecht auszumachen und dann zu sagen, ich möchte nicht, dass du mit deiner anderen Beziehung irgendwie was hast, weil dann stelle ich die Person vor eine Entscheidung. Das ist eine grausame Entscheidung, auf jeden Fall. Zu sagen, okay, entweder ich oder er. Aber im anderen Fall ist die Entscheidung genauso, nur mit einem halben Jahr Leid vorher auf allen Seiten. Auch schön ist, insgesamt sieht man schon, dass der Partner eigentlich recht hat, man will es aber selber nicht sehen. Du weißt besser, was ich fühlen soll, weißt du? Ja. Du weißt, was besser für mich ist. Boah, ich hake hier schon wieder alle paar Sekunden ein. Vielleicht wird das eine längere Folge, weil ich kann mir unser Gesabbel da echt nicht unkommentiert anhören. Also erstmal ist das eine Situation, auf die ich auch allergisch reagierte und ich glaube immer noch ein bisschen allergisch reagiere, wenn mir jemand Gefühle unterstellt. Also wenn jemand sagt so, ey, das passt doch gar nicht mit euch. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch, dass manche Leute mich einfach sehr, sehr gut kennen und ich diesen Leuten auch vertraue. Dazu gehören Verwandte, meine Mutter zum Beispiel oder auch Freunde, FreundInnen, die ich schon lange habe. Und wenn die sagen so, ey, so bist du dir sicher mit dieser Person, dann glaube ich denen auch. Und das muss ja nicht so sein wie so, ey, du machst das jetzt nicht oder das ist doch scheiße, was du da machst, sondern Zweifel anmelden. Das muss erlaubt sein. Denn manchmal weiß man, also vielleicht weiß, denkt man selber, man weiß gerade total genau, was man will, aber im Endeffekt weiß man es gar nicht, weil man einfach super verliebt ist oder verknallt ist oder in einer ganz anderen psychisch instabilen Situation. Und da können soziale Kontakte ein wirklich, wirklich wichtiges Werkzeug sein. Also es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, ein Bauchgefühl zu haben. Vielleicht werde ich auch gefragt von Partner B oder von Partner A. Wird Partner B gefragt, hey, du bringst sie immer so gut zum Orgasmus. Kannst du mir mal erklären, wie das geht? Ja. Dann ist es doch was ziemlich Cooles. Das ist viel sinnvoller, ja, als so zu prahlen. Ja, ja, natürlich schon. Ist es blöd zu prahlen und zu sagen, hey, ich mach's viel besser als du. Aber wenn man doch dann wie Erwachsene, wie sie es in diesem Buch ja ständig deklamieren, und gesunder Menschenverstand, da könnte man auch einfach sagen, hey, meine Freundin hat erzählt, du bringst sie so gut zum Orgasmus, kannst du mir mal helfen und sagen, wie das gut funktioniert? Bei mir klappt das irgendwie nicht so gut. Mhm. Kann man auch einfach ganz normal drüber reden, ne? Ja, ja. Das, muss ich sagen, ist wirklich ziemlich cool. Das haben wir oft gemacht, also Jeannie, Marcel, ich haben sehr oft darüber gesprochen. Ich habe auch mit anderen Menschen darüber gesprochen, also mit anderen Frauen oder anderen Männern, die mit den gleichen Frauen Sex hatten wie ich. Und das war wirklich bereichernd. Also einfach zu wissen, okay, wie harmoniert man so im Bett? Was mag die Person? Auch einfach sich mit Metamors mal auszutauschen. Also das ist wirklich zu empfehlen. Ja, was für ein Bullshit, ey. Ja, es ist einfach ein scheiß Buch, also abschließend. Ja. Okay, ich mache es ein bisschen differenzierter. Ich finde, dieses Buch ist sehr aus einer ganz bestimmten Perspektive geschrieben, eine Perspektive, die ich nicht teile, auf keinen Fall, und die ich in weiten Teilen ziemlich toxisch finde. Und ich finde es sehr schade, dass sie sich so Einsteigerbuch nennen und dass Leute das kaufen und denken, so funktioniert das. Also mein Fazit zu dem Buch würde ich heute auch noch so teilen. Hast du übrigens gesehen, dass Marcel dieses eine Buch bestellt hat? Ja, habe ich gesehen. Ja, genau. Und das soll ja ein gutes deutsches Polybuch sein. Ja. Vielleicht haben wir dann auch mal was nicht im konstruktiven Krawall landet, sondern etwas, was wir auch mal positiv besprechen können. Die neuen Paare. Genau, die neuen Paare. Aus den 90ern. Ja, genau. Und das soll so das erste Einsteiger-Poly-Buch gewesen sein, das in Deutschland auf den Markt kam und was ein bisschen populärer wurde. Mhm. Und das wollen wir uns demnächst auch mal durchlesen. Und vielleicht machen wir da einfach mal eine positive Review zu, wenn es denn gut ist. Ja, genau. Machen wir. Ja. Nein, machen wir nicht, denn das war die letzte Folge Konstruktiver Krawall ever und danach gab es keine mehr. Ich weiß, dass ich dieses Buch noch in den Händen hatte, von dem wir gesprochen haben, die neuen Paare. Ich habe aber, glaube ich, nicht reingeguckt und ich weiß nicht, ob Jeannie reingeguckt hat, aber jetzt kommen noch ein paar normale Folgen und dann hört der Podcast auch schon wieder auf. Zu dieser Folge vielleicht zusammenfassend. Ich finde sie tatsächlich ganz witzig zum Anhören. Man sollte da nicht allzu viel drauf geben, auf diese Originalfolge und auf unsere Kommentare. Ich habe ja auch genug nochmal kommentiert hier in dieser Folge, aber die Folge, also vor allem dieser zweite Teil, ist schon ganz witzig zum Anhören. Also hört ihn euch gerne nochmal an. Wir hören uns beim nächsten Mal. Stay tuned und bis dahin.